Soldaten und Bullen sich gegenüberstehen. Männer und Frauen im Kampf für ihr Land. Hey, ja, hey, ja, Südkorea, Freiheit und Einheit für ganz Korea. Hey, ja, hey, ja, South Korea, Liberty and Unity for Korea. Hey, ja, hey, ja, Südkorea, Freiheit und Einheit für ganz Korea. Hey, ja, hey, ja, South Korea, Liberty and Unity for Korea. Die Studenten, sie bilden die Front in den Streik. Für ihr eigenes Volk sind sie alle da. Nicht wie ihre linken Kollegen in Deutschland. Für Scheinasylanten und ein rotes Afrika. Hey, ja, hey, ja, Südkorea, Freiheit und Einheit für ganz Korea. Hey, ja, hey, ja, South Korea, Liberty and Unity for Korea. Hey, ja, hey, ja, Südkorea, Freiheit und Einheit für ganz Korea. Hey, ja, hey, ja, South Korea, Liberty and Unity for Korea. Die Opfer fordern weiter bis zum Sieg, ihr